Hast du bitte andere Laune, Tobi? Ich habe ganz normale Laune. Du bist irgendwie gerade total angepisst. Du machst ein Gesicht wie 10 Tage Regenwetter. Das ist nur einer. Doch, hat es auch geregnet. Gut. Zwei. Nochmal bei Herz der Würfel. Premiere, ja, wir sagen jetzt an, wer wir sind. Das ist neu. Das haben wir vorher nicht gemacht. Da haben die Leute den Podcast gehört und haben sich gewundert, wer da diese komischen Leute sind, die da dummes Zeug reden. Jetzt wisst ihr zumindest, wer die Leute sind, die da dummes Zeug reden. Dummes Zeug hat sich nichts geändert, das tut mir leid. Ich bin Steffen und ich bin auch heute wieder nicht alleine. Bei mir ist auch Max. Ja, ich bin hier und dann ist noch einer bei uns. Ich bin Tobi. Ja, Tobi. Tobi ist gerade noch ein bisschen sauer, weil er in der letzten... Ich bin deswegen nicht sauer. Ich bin überhaupt nicht aggressiv. Ich bin deswegen nicht sauer. Oh Mann. Immer Tobi. Also in der letzten Folge hat er relativ schnell dann... Hat damit doch gar nichts zu tun. Nein, weiß ich. Aber er hat dann trotzdem in der letzten Runde nicht viel Antworten geben dürfen, was ein bisschen bitter war wohl. machen wir heute anders. Und ich denke... Würfeln das jetzt nicht großartig aus, sondern es ist in Ordnung für dich, Tobias. Ja, er nickt, das ist halt schön. Also Nicken und Gestik ist im Podcast immer wunderbar. So, ich Michi, mach nochmal Michi Nishi hier. Da ist was mit Kätzchen dabei, das dürfte dich ungefähr freuen. So. Jetzt halte ich nochmal den Stapel dahin. Sie war auf einer Option. Ah, ich habe nur die Überschrift gelesen. Ah, das gibt so viel weg. That gives it away. Das ist die Lokalzeitung. Die Lokalzeitung. An einem Samstagmorgen schmökerte er gemütlich in der Lokalzeitung, als er plötzlich stockte, den Kopf schüttelte und dachte, das ist gelogen. Okay. Hatte die Nachricht, die er da gelesen hat, mit ihm selber zu tun? Oder schließt sich hier nicht heraus? Okay. So klingt das besser. Hat er die Comics gelesen? Nein, lieber Max. Schade. Kein Garfield. War er am Vortag auf einer Auktion? Spiel dieses Spiel nicht mehr. Max, wollen wir woanders hingehen und ohne den Blödmann mit der Glatze spielen? Dann können wir machen. Das war nein, du bist dran. Ja, stimmt. Hat er den politischen Teil der Zeitung gelesen? Nein. Hat er die Todesanzeigen gelesen? Ja. Ja. Hat er dort oder hat er mit dem Verstorbenen direkt was zu tun? Nein. Hat er seinen eigenen Tod vorgetäuscht? Nein. Hat er seine eigene Todesanzeige gesehen? Nein. Das kann er dann nicht. Doch. Hat ja jemand die Todesanzeige für ihn aufgegeben. Das passiert manchmal, wenn man jemanden ärgern möchte. Schon auch mal vorgekommen, dass Leute irgendwelchen Leuten Todesanzeigen... Lothar Matthäus. Ist das passiert? Ja. Erzähl mal. Lothar Matthäus? Ja. Ja, er hat dann tatsächlich seine eigene Todesanzeige in der Zeitung gesehen. Und er dachte, nö, Lothar Matthäus ist tot, Lothar Matthäus ist tot. Und dann kam daraus, nö, er ist gar nicht tot. Okay. Hat er mit den Ereignissen in dem Bericht direkt was zu tun? Nein. Das hatte ich, glaube ich, auch eben gefragt. Ja. ist ein Verwandter oder Bekannter? Nein. Okay. Was war gar nicht, was ich fragen wollte. Auf einer Auktion gewesen. Nein. Das hat auch nichts mit einem Verwandten. Kann man sich nicht daraus schließen. War die Zeitung aktuell? Das war die Tageszeitung, oder? Ja. Also hier steht nur, er schmökerte in der Lokalzeitung. Ich kann lesen, ob hier steht. Ist die aktuelle. Okay. Also lässt sich jetzt darauf schließen aus dem Text. Darum geht's ja. Und es geht um die Todesanzeigen. Und das ist gelogen. Ging es um. Wieso gelogen? Er sagt doch, er sieht es und er sagt, es ist gelogen. Ja. Darum geht es. Also er spricht irgendwas nicht der Wahrheit. Geht es dabei um Sterbedaten? Nein. Okay. Hat jemand anderes seinen Tod vorgetäuscht? Nein. Oh, das ist jetzt kompliziert. Er sieht die Todesanzeigen und sagt, das ist gelogen. Geht es um den Text, den Trauertext in dieser einer Todesanzeige? Nein. Er schaut inwiefern? Also sind Fakten über den Verstorbenen? Nein. Falsch, okay. Will er den Tod der Person in der Zeitung nicht wahrhaben? Lässt sich daraus nicht schließen. Ist statt einer Todesanzeige oder hätte es? Nein. Hätte statt einer Todesanzeige eigentlich eine Geburtenanzeige gemacht nein. werden sollen? Oder eine Babyanzeige? Nein. Hat der Mann einen Geist gesehen? Nein. War ein falsches Bild auf der Seite, sein Bild? Nein. Okay. Leidet er unter Halluzination? Was? Leidet er unter Halluzination? Nein. Es war gar nicht seine Zeitung. Nein. Hat er die Zeitung auf einer Auktion gewonnen? Wenn es da draußen irgendeine Person gibt, die Aufwachsmode macht. In den Shownotes taucht meine Nummer auf. Ich schreibe mir das mal eben auf. Ja. Ja, du bist dran, ne? Kommt der echt rein? 0990 tötet Steffen. Tobi tötet Steffen. TTT. Was? Tobi tötet Steffen. So. Hat er etwas, was in der Zeitung steht, falsch verstanden? Nein. Und das hat auch mit ihm, ja, es hat ja mit ihm direkt auch nichts zu tun. Haben wir eben festgestellt. Mhm. Tobi, guck nochmal. Ich weiß es, ich habe keine Frage mehr, keine Ahnung, Max. Hat die Todesanzeige irgendwas mit einem großen Unglück zu tun? Nein. Ist das vielleicht in seiner Wohnung passiert und er weiß, wie es passiert ist und es ist nicht so passiert? Nein. Keine Ahnung. Stell die Frage anders. War er am Ich glaube, ein Wort, was darin vorgekommen ist, könnte helfen. Wohnung. Nein, ist nicht in seiner Wohnung passiert. Mach bitte trotzdem ganze Sätze. Du hast gerade irgendwie... Wohnung! Übrigens! Du hast irgendwie zwei oder in dem Satz. Zwei? Du hast... So viele Katzen habe ich ja gar nicht. Miau, miau, miau, miau! Miau, miau, miau, miau! Sei ruhig, Gary. Kennt er den Ablauf? Du bist noch nicht dran. Ich habe Nein gesagt. Das ist er dran. Wohnung habe ich gesagt. Ja, das war die Frage. Sag ich so, Wohnung? Wohnung! Du bist dran. Wohnung. War er bei dem Tod der Person in der Zeitung anwesend? Nein. Kennt er den Ablauf, wie diese Person gestorben ist? Ja. Gut. War er... Also er war nicht anwesend, hast du gerade gefragt? Ja. Also er war dabei nicht anwesend, aber er kennt trotz alledem den Ablauf, wie diese Person zu Tode gekommen ist. Gut. Richtig. Und jetzt seid ihr ein großes Stück weiter, glaube ich. Also okay. Ich kenne die Geschichte und das hilft, glaube ich, definitiv. Okay. Also die Geschichte kennt ihr. So. Gut, dann... Hat die Person sich selber umgebracht? Also geht es um Selbstmord? Nein. Gut. Hat er den Tod der Person geplant? Der die Zeitung liest? Ja. Nein. Hat die Person, um die es bei der Todesanzeige geht, ihn vorher darüber informiert? Nein. Gut. Ist er ein Detektiv? Nein. ist er... vom, ich sag jetzt mal, Mörder engagiert worden, ihm ein Alibi zu verschaffen. Nein. Nein. Ist er ein Spion? Nein, es handelt sich hier nicht um James Bond. Ist die Person, um die es in der Todesanzeige geht, umgebracht worden? Grundsätzlich. Ja. Gut. Wir haben ja auch festgestellt, dass diese Person, diese andere Person, also den Mann, der in der Küche sitzt oder in seinem Zimmer sitzt, keine Ahnung, und die Zeitung liest, nichts mit dem Tod dieser Person zu tun hat. Ja, das stimmt, ne? Ja, richtig. Aber sie weiß vom Ablauf. Also der Mann weiß vom Ablauf, wie diese Person gestorben ist. Und sagt, es ist lässt so, sich daraus leiten. Lässt man, kann man ableiten. Keine Ahnung. Geht der Mann, der die Zeitung liest, vom richtigen Tathergang aus? Wie meinst du das? Das verstehe ich jetzt nicht. Hat er recht, wenn er sagt, das ist gelogen? Interessante Frage. Das muss ich nochmal nachgucken. Du hattest gefragt, ob er... Hat jetzt jemand danach gefragt, nach dem Satz hier? Das ist gelogen? Ja. Wer von euch beiden? Weiß ich nicht mehr. Du, ne? Ja. Was hast du genau gefragt? Ich hatte gefragt, ob er recht hat, dass das gelogen ist. Also ob das wirklich, ob das, was da gelogen ist, wirklich gelogen ist, oder ob das... Er vermutet es. Er vermutet, dass es gelogen ist. Aber er kennt ja den genauen Ablauf und sagt, es ist gelogen. Also er kennt den Ablauf und sagt, es ist gelogen. Ja. Vielleicht geht es darum, dass die Person kein guter Mensch war, wie es in dem Text behauptet wird, aber das habe ich ja schon gefragt. Das ist ja Quatsch. Keine Ahnung, ich komme nicht drauf. Keine Ahnung, wie ich fragen soll. Ja, ich glaube, ich muss auch aufgeben. Sicher? Ja. Soll ich vorlesen? Lies vor. Der Leser war Pfarrer einer kleinen Gemeinde. In der Zeitung las er die Todesanzeige, unsere Mutter ist selig eingeschlafen. Entschlafen, Entschuldigung. Gestern hatte er einen Mann die Beichte abgenommen, der ihm von seinem Mord an dieser Frau erzählt hat. Ja, da hätte man drauf kommen können. Okay. Schade. Ja, das ist böse. Die Karte heißt Ziel verfehlt, das Bild hat damit nichts zu tun. Weil er etwas nicht bedacht hatte, blieben viele Menschen am Leben, nur er nicht. Ganz böse. Ich gebe auf. Wer etwas nicht bedacht hat, starben viele Menschen, nur er nicht. Das ist genau andersrum. Weil er etwas nicht bedacht hatte, blieben viele Menschen am Leben, nur er nicht. Okay, da kann man drauf kommen, das ist aber richtig böse. Hat er irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen nicht beachtet? Nein. Ist er einfach über die Ampel gegangen oder über... Nee, ich frage einfach, ist er über die Straße gegangen, obwohl er nicht durfte? Das hat damit nichts zu tun. Hat das etwas mit dem Bogenschießen zu tun? Ich hab doch gesagt, das Bild hat damit nichts zu tun. Also. Nein. Entschuldigung. Guckst du Hallo, so. Tobi. Hilfe. Ich bin gefangen dabei, Nerd, holt mich hier raus! Das ist bei Hetz am Würfel. Das ist eine andere Produktion. Das ist mir so egal. Ist er nicht rechtzeitig aus dem Bus ausgestiegen? Es hat was mit der Zeit zu tun. Hat er irgendwie eine Bombe werfen wollen? Kennst du die Karte? Nein. Gut. Es hat was mit der Bombe zu tun, ja? Arbeitet er für das Militär? Nein. Arbeitet er als Bombenentschärfer? Nein. Ist er ein Terrorist? Das geht hier nicht heraus vor, ob er ein Terrorist ist. Wollte er Leute mit dieser Bombe töten? Ja. Hatte die Bombe eine zu kurze Leine? Also so Lunte? Nein. Hat er den Timer nicht beachtet? Ja, er hat den Timer nicht beachtet. War er ein Attentäter? Ja, er war ein Attentäter. Okay, dann haben wir es jetzt. Hat er für einen Geheimdienst gearbeitet? Nein. Er hat die Bombe irgendwo hingestellt und durch diesen Timer waren noch keine Menschen da, aber er noch. Und dadurch ist die Bombe hochgegangen und er war alleine da. Frag mal einfacher. Während die Bombe hochging, war er alleine. Bei der Bombe. Das geht hier nicht hervor, aber die Bombe hat nur ihn getötet und niemand anderen. Ja, die Bombe durch die Zeit, das Ziel verfehlt. Ja, ja, genau. Ja, eben. Nein, musst du. Also, nein, es ist noch ein bisschen komplexer, also da möchte ich noch ein bisschen mehr haben. Das ist ein bisschen komplexer als das. Er hat den Timer falsch eingestellt. Nein, der Timer war richtig eingestellt. Er hat den Weg falsch eingeplant, wo die Bombe hin soll. Nein. Er hat sich selbst irgendwo eingeschlossen. Nein. Er hat den Zug verpasst. Nein. Sein Fluchtfahrzeug hat sich nicht von Fleck bewegt. Fluchtfahrzeug hat nichts zu tun. Bleib mal bei dem Timer. Der Timer war richtig eingestellt. Er hat nicht vergessen zu starten. Nein, die ist ja trotzdem hochgegangen. Also ein Stück ja, Phase vielleicht irgendwann dann falsch. Ja. Er war ein Selbstmordattentäter. Ja, ja. Richtig. Oh. Ist er ja doch ein Terrorist. Das weiß man nicht. Okay. Es gibt auch Selbstmordattentäter, die sich einfach nur so in die Luft sprengen. Ja, das geht jetzt nicht hier raus hervor. Er hat die Menge nicht mehr rechtzeitig erreicht. Bevor die Bombe hochgegangen ist. Ist im Zweifelsfall irrelevant. Es war zu dem Zeitpunkt gar keiner da, wo er hin wollte. Nein, damit hat es nichts zu tun. Ihr habt es fast. Also im Grunde genommen habt ihr die Lösung ja richtig. Also die Bombe ist an ihm hochgegangen und nicht an den Leuten, die er umbringen wollte. Aber jetzt muss ich noch den Grund wissen. Das ist ein bisschen komplexer. Er war am richtigen Ort, aber die Leute, die er umbringen wollte, waren schon wieder weg. Nein. Es war Feiertag und sie mussten nicht arbeiten. Nein. Das Gebäude, die sind evakuiert worden. Nein. Wurde der Bombenattentäter von irgendjemandem aufgehalten? Ich denke nicht. Wurde die Bombe von jemand anderen als ihn gezündet? Irgendwie per Fernsteuerung? Nein. Ist eine Zeitbombe. Ja. 12 Jahre. Er hat es nicht rechtzeitig zu dem Zeitpunkt geschafft, also zu dem Punkt hin. Das habe ich ja gesagt. Nö. Die Bombe hatte einen zu kleinen Radius. Nein. Menschen sind vor ihm geflohen. Nein. Er ist gestolpert. Nein. Wir haben es ja eigentlich. Nee, ihr habt es nicht. Also das möchte ich noch wissen. Warum? Ja, das ist bei mir ja auch. Und ihr auch sagen können, ja, warum musst du die jetzt 1 Million dafür zahlen? Ja, auch darauf bestehen können. Hättest du. Aber das ist unnötig. Aber der Tathergang war ja, bei dir war der ja erfüllt, weil sie war auf einer Auktion, hat damit die Auktion gewonnen, musste ihr für irgendwas 1 Million bezahlen. So, das ist hier ein bisschen komplexer als seine Option. Definitiv. Das kann ich so nicht gelten lassen. Also es ist ja richtig, ihr seid auf dem absolut richtigen Weg. Ihr müsst jetzt nur noch rausfinden, warum die Bombe nur ihn umgebracht hat und sonst niemanden. Er wollte ein Gebäude in die Luft jagen, aber die Bombe war dazu zu schwach. Nein. Die Bombe hatte eine Fehlzündung, die nicht gezündet, er ist wieder weggegangen und dann pfff. Nein. Die Bombe hat ordnungsgemäß funktioniert. Er war nur ein Teil einer Gruppe von Selbstmordattentätern, aber seine Kollegen sind nicht. Nein, das in die falsche Richtung geht das. Also die Bombe hat ordnungsgemäß funktioniert. Er hat irgendwas gemacht, das ihn umgebracht hat und nicht die Leute, die er dann. Er hat auf seinen Battlewagen dahin geschmissen, bevor er da sein konnte. Und das Ding ist vorher da. Mit einer ernsthaften Frage. Das war keine Frage von Aussagen. Die Bombe war mit Giftgas gefüllt, das zu schwach war, alle Leute um ihn zu töten. Die Bombe hat ordnungsgemäß funktioniert, hat genau das gemacht, was sie tat. Genau zum vorgegebenen Zeitpunkt explodiert. Das habt ihr auch alles? Es muss irgendwie einen Grund geben, warum die Menschen nicht da waren. Weil wenn die Menschen da gewesen wären, dann wäre es ja auch, wenn sie ja gestorben. Geht die vielleicht mal von den Menschen weg. Vielleicht war er ja auch nicht da, wo er hin sollte. Den Tipp kann ich euch jetzt geben. Das haben wir aber schon nachgefragt, ja. Ob er da ist, wo er hin sollte. Hast du gesagt, nein. War er auch nicht. Nee, hast du gesagt, doch sicher, du hast gesagt, ja, der ist da, wo er hin sollte. Du hast gesagt, er war da, wo er hin wollte, die Bombe hat gezündet, wie sie sollte. Dann nehme ich das zurück. Nein, er war nicht an dem Ort, wo er sein wollte. Dann waren halt zwei Gebäude, die er nicht aufsahen, schon einfach im falschen Gebäude, wo kein Mensch war. Das hat mit dem Gebäude nichts zu tun. Okay. Hat er den Ort, an dem er sein sollte, nicht mehr rechtzeitig erreicht? Das hast du schon gefragt. Er war rechtzeitig da. Das habe ich auch nicht gesagt. Das hat mit dem... Also gut, wenn du so fragst, ja, er hat den Ort, an dem er sein sollte, um die Bombe zu zünden, nicht mehr rechtzeitig erreicht. Jetzt möchte ich aber wissen, weil das ist der Clou an der ganzen Geschichte. Ja. Ich würde da jetzt nicht so drauf rumreiten, wenn das... Also dieses eine Detail ist wichtig für die Lösung. Ja. Warum hat er das nicht mehr rechtzeitig erreicht? Da kann man drauf kommen. Er hat sich verletzt irgendwie, hat sich den Fuß zerschlagen. Nein, hast du auch schon gefragt. Weiß es nicht. Ist er nicht schnell genug gerannt? Das geht hier nicht raus hervor. Ja, ich weiß es nicht. Hat der Verkehr ihn aufgehalten? Nein. Versuch noch zweimal. Tobi gibt auf. Tobi soll überlegen. Ist er von der Polizei aufgehalten worden? Nein. Dann lass mich nochmal, ich bin noch überlegen. Max? So, letzter Versuch. Bombe hat ordnungsgemäß funktioniert. Timer war richtig eingestellt. Ja. Er hat den Ort nicht rechtzeitig erreicht. Kannst du mal bitte nicht das laut sagen, was ich gerade genau in den gleichen Moment denke? Ich denke das so und was genau, sag genau das, woran ich gerade denke. Ich überlege gerade den Fall, aber nur ihr sagt genau das, was ich gerade dran denke. Das ist mir ein bisschen zu viel. Ach, scheiße. Du willst gerade darauf hinaus, dass wir drauf kommen sollen, warum er den Zeitpunkt nicht richtig erwischt hat und warum er nicht rechtzeitig da war. Wenn das nicht so elementar wäre für die Lösung, würde ich nicht so sehr darauf rumreiten. Weil im Prinzip habt ihr es richtig, ihr habt den Tathergang erraten, er hat eine Zeitbombe um und irgendwas hat dazu geführt, dass er dabei draufgegangen ist und nicht die Leute, die er damit töten wollte. Also das habt ihr im Grunde genommen erraten. Also ich könnte euch den Punkt geben. So, weil es wäre jetzt noch so ein Bonuspunkt, wenn ihr jetzt noch erraten würdet, was dazu geführt hat, dass er es eben nicht geschafft hat, die Leute damit zu töten. Er ist irgendwo stecken geblieben. Nein. Was also wenn jeder noch zweimal macht, weil ich glaube, dann kommt ihr, verrät euch gerade in die falsche Richtung irgendwo. Es war auch sehr irreführend, weil wir auf zwei Sachen gekommen sind und später hast du gesagt, das war doch nicht so, wie du das erst geantwortet hast. Ja, dann gab es ein Missverständnis. Mein Gott, das kann doch passieren. Ich habe auch gesagt, das ist jetzt gerade ein bisschen irreführend, wie weit ich gedacht habe. Ja. Dann habe ich vielleicht einfach nicht richtig zugehört, kann ja mal passieren. Oh Mann. Magst du noch was fragen, solange er überlegt? Ah, ja, lass mich mal denken. Er war einfach stoßdämlich? Da kann man von ausgehen. Also normalerweise denkt man an sowas. Also Stoßdämlichkeit kann man dadurch. Ist das Auto nicht getankt? Er hat sich die Schuhe nicht angezogen. Nein. Das hat bevor er danach fragt, ist auch noch nichts mit einem U-Boot zu tun. Oh, das wäre sonst auch etwas naheliegend. In dem Fall wäre es sehr naheliegend. Mit dem U-Boot, naja. Ja, klar, wir müssen einfach nur Schiffverkehr und dann. Er war zur richtigen Zeit am Ort. Nein, er war nicht zur richtigen Zeit am Ort. Als er angekommen ist, er hätte zu einem anderen Zeitpunkt da sein müssen. Ja. Er hätte zu einem anderen Zeitpunkt, als er dachte, an diesem Ort sein müssen. Und jetzt möchte ich noch wissen, warum. Oh, das war mit Sicherheit auf einen Sonntag und es war gar keiner in dem Gebäude. Nein, also die Leute, die er umbringen wollte, die... Wären an dem Tag auch da gewesen. Wären an dem Tag auch hundertprozentig da gewesen, gehe ich davon aus. Es war seine Schuld, dass er nicht an diesem Ort war zu diesem Zeitpunkt. Also jeder noch zweimal, weil ich glaube, das führt zu nichts, weil... Ich glaube, nicht er ist... im falschen Jahr da hingekommen. Auf dem Fest oder so. Versteht die Frage? Nein, Leute, die Menschen waren da. Es war alles in Ordnung. Er hat den Fehler gemacht. Er war nicht an dem Ort, an dem er hätte sein müssen, um die Leute umzubringen. Und deswegen hat es nur ihn getötet und niemand anderen. Hm. Beziehungsweise, nein, hier steht ja, weil er etwas nicht bedacht hatte, blieben viele Menschen. Das heißt, er wird wahrscheinlich doch ein paar mitgenommen haben. Aber nicht die Leute, die er wahrscheinlich haben wollte. Hm. Er wollte irgendwie zum Fest... Nein. Tobi, nochmal. Es war eine Ampel? Deine Ampel im Maß, weiß ich nicht, egal. So. Ich lese mal den Tathergang vor. Weil er etwas nicht bedacht hatte, blieben viele Menschen am Leben, nur er nicht. Ein Selbstmordattentäter hatte auf dem Weg zum Ort des Attentats die Zeitzone gewechselt. Bei der Aktivierung des Zeitzünders hatte er dies nicht berücksichtigt. Er glaubte, noch eine Stunde Zeit zu haben, als die Bombe an seinem Körper explodierte. Ach, die dummen Zeitzonen im Arm. Ist doch so ein Klischee. Ja. Ich geh jetzt schlafen. Okay, schlafen. Ich muss nochmal. Jetzt bin ich dran. Jetzt ist Max nochmal dran. We'll be right back. Zeitbombe. Zeitbombe. Hundehasser. Er hasste Hunde. Willst du nicht vielleicht erst die Karte lesen? Nö, ich lese erst vor und dann lese ich. Hundehasser. Er hasste Hunde. Das sollte ihn eines Tages sein Leben kosten. Wenn er gleich wieder lacht, hat es mit dem U-Boot zu tun. Oh ja. Er hatte eine Hundehaarallergie. Und ist daran erstickt. Nein, nein, dann wäre das ja logisch. Weil hätte er, würde er Hunde hassen, dann würde er sie dem Hund nicht abgeben. Das heißt, er würde auch gar nicht diese Hundehaare einatmen. Okay, dann bist du dran. Er hätte einfach ja oder nein sagen können. Nein. Wurde der Kita von einem Hund gebissen und hasst deswegen die Hunde? Das geht aus der Karte nicht hervor. Er ist von einem Hund weggelaufen, weil er ihn hasst und ist dann von irgendwas überfahren worden. Nein. Okay. Er hasst Hunde, die Hunde sind ihm hergerannt, weil er gerade einen Hotdog gegessen hat und dann kam ein Krokodil um die Ecke. Ich kann mir gar nichts darunter vorstellen gerade. Nein. Kein Krokodil. Kein verdammtes Krokodil, Mann. Krokodil? Hast du gerade an einem Krokodil gefragt? In der Innenstadt von New York. Naja, die sagen ja angeblich auch in dem... Das sind Alligatoren. Das war jetzt extra. Sind jetzt Krokodile was anderes als Alligatoren? Ja, sind Krokodile sind was anderes als Alligatoren, ja. Ja, Steffen, das dieses ist so. Mal ist es nicht blöd, wenn die Klugscheißer eben anders sind als du. Ja, genau. Ja, nein, stimmt. Das ist vollkommen okay. Okay, er hasst Hunde und das ist ihm zum Verhängnis geworden. Das ist richtig. Ja. Er hat sich stattdessen eine Katze gekauft. Nein. Oh. Er hat sich Katzen von Brüder, die Kessel, als er mal zu gequält wurde. Miau, miau, miau. Wie kann man Hunde hassen? Das muss einen Grund geben. Man daran kann alles hassen. Zum Beispiel hasse ich dich, kommt jetzt. Nein. Sogar Eiscreme oder Pizza. Oder ich glaube, es gibt für alles ein Limit. Wer hasst denn schon Eiscreme außer laktoseintolerante Menschen? Es gibt, glaube ich, auch laktosefreie. Hast du schon mal gegessen? Fühl dich da nicht freiwillig essen. Schmeckt wie eingeschlafene Füße, ist mir schon klar. Also. Eingeschlafene Laktose. Was? Er wollte sich von dem Hund nicht helfen lassen, weil der Hunde hasst. Gut. Nein. Okay. Er hasst Hunde und das ist ihm zum Verhängnis geworden. Nee, nicht schmulen. Das Bild darf man sich angucken. Ja, das hat auch mit Bild hat aber, hat auch das hat mit was damit zu tun. Sogar eher irreführend. Also ich habe eine ganz elementare Frage. Schön Gruß an Bernhard Skopnik. Jetzt besser Clemens Franz nehmen sollen, der kann besser zeichnen. Okay. Eine ganz elementare Frage. Wer bin ich? Was tue ich hier? Was ist der Sinn des Lebens? Warum hasst der Hunde? Das kann man das mit. Ja! Was verrückt ihn bitte? Hat der Hund ihn getötet? Nein. Das war die Frage, aber die ich gemeint habe. Okay. Der Hund hat ihn nicht. Das war mir irgendwie, das war jetzt irgendwie so. Hat es was damit zu tun? Oder hat der Tod dieses Menschen direkt etwas mit einem Hund zu tun? Lass mich anders fragen, bevor du antwortest. Nein, hat die nicht direkt mit deinem Hund zu tun. Nur indirekt. Wurde er von einer Person getötet, die ein Hundefan ist? Nein. Warum kennst du schon so wie der Joker? Weil er etwas weiß, was wir nicht wissen. Fühlt sich der irgendwie sehr mächtig. Ja, naja, ich habe mich für 10 Sekunden lang mächtig gefühlt. Bis man wird hier als in diesem Regelwerk auch als Gebieter tatsächlich bezeichnet. Ja. Also der Typ mit der Karte ist dann immer auch der Gebieter. Das ist kein Spiel für Leute mit Gotteskomplex. Scheiße, verdammt. Raus. Was? Ich meine, du bist raus, weil... Wir sind hier nicht bei Hohecker, ja? Fakten. Warum denn? Also er mag Hunde nicht, das ist ihm zum Verhängnis geworden. Indirekt. Wie ist er dabei gestorben? Wie er Hunde nicht mag. Hä? Nein, es geht ja darum, es wurde ihm zum Verhängnis. Ja. Ist er am Ende dieser Situation gestorben? Ja. Gut. Er ist tot. Das impliziert ja, dass er vorher gestorben sein muss. Man kommt ja nicht tot auf die Welt, gelegentlich, aber in der Regel kommt man nicht tot auf die Welt. Und vorher kann man noch keinen Hund hassen. Vorsicht, Triggerwarnung. Ist die Runde, wo keiner rät. Ja, ich komme auf nichts. Es ist schwierig, weil ich habe keinen Ansatzpunkt. Hat ein Hund angefangen zu bellen? Er war davon abgelenkt und ist dann gestorben? Nein. Okay, er hasst Hunde und darum ist er jetzt tot. Indirekt. Ist er vor einem Plakat davon gelaufen, auf eine Abbildung? Nein. Warum war das jetzt so lustig? Keine Ahnung. Das war ja, sehr ja, ich hasse Plakate. Jetzt findest du es auch lustig. Ja, okay, stimmt. Hilf ein Plakat. Das ist schon sehr dämlich. Ja, es sind viele dämliche Leute. Der Typ mit seiner Zeitbombe ist auch ziemlich dämlich gewesen. Das mit dem Verkauf da von diesen Millionen, das hat gar keinen Sinn gemacht. Man muss ein Schild hochheben, keine Hand. Das wird. Niemals! Scheiße, wenn man schon mal auf einer Auktion gewesen ist, ne? Ja. So, Tobi, du bist dran. Das ist ja nicht so nett. Max, wir kommen da nicht drauf. Okay, gebt ihr beide auf? Ja, ich würde sagen, ja. Ja. Okay. Um seinen Garten vor den pinkelnden Hunden in der Nachbarschaft zu schützen, hatte er sich in Heimarbeit einen 220 Volt Elektrozaun gebaut. Als er eines Tages den Garten umgrub, erwischte er die Zuleitung des Zauns und erlitt einen Schlag. Boah, wie krass! 220 Volt, ey! Ja, ich finde aber auch nicht. So direkt an die Stromleitung, also wurde Steckdose angeschlossen wahrscheinlich. Leck mich fett, ey! Scheiße, ja. So, da muss er erstmal aufkommen. Gut, dass in der Nachbarschaft keine Kinder leben. Du kannst doch erstmal keine Kinder hast. ja, das war dann schon die zweite Folge Black Stories. Tobi, wie kann man uns erreichen? Man kann uns erreichen auf Twitter @nerdnerdnerd.de. Immer noch unterstrich.de. Unterstrich.de. Bei ADN können wir uns erreichen unter @nerdnerdnerd. Unsere E-Mail ist nerdnerdnerd.podcast@gmail.com. Yeah! Und auf Facebook erreicht ihr uns, vielleicht lasst doch mal ein Like da, das wäre auch cool. Bei auf der Seite, also bei Facebook gibt ihr einen Nerd Podcast, Entschuldigung. Und hinterlasst einfach einen Kommentar auf nerdnerdnerd.blogsport.en. Er wird von Mal zu Mal besser. Das war die zweite Folge Black Stories, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao. Auf Wiederhallo!